Well, good morning, friends. Guten Morgen, Freunde. My reward. Meine Belohnung. In whom Daniel and me have invested for many years with great joy. In die Daniel und ich seit vielen Jahren mit großer Freude investieren. Do you guys know that many of you are my reward? Wisst ihr, dass viele von euch meine Belohnung sind? We have so joyfully taught you to walk close with Jesus and you are, your lives are changed. That's the reward that I live for. Wir haben euch mit so viel Freude gelehrt, eng mit Jesus zu leben und euer Leben hat sich so sehr verändert. Das ist die Belohnung, für die ich lebe. Now he's giving us some very practical application. Jetzt gibt Paulus uns praktische Umsetzungen. You know what was really interesting? Weißt du, was wirklich interessant ist? In 1982, when I was in Bible school, als ich 1982 auf der Bibelschule war, we had a subject called pastoral theology. Hatten wir ein Fach, das sich Pastoraltheologie nannte. And the teachers said, die Lehrer sagten, you are the pastor of the Church of the Philippians. Du bist der Pastor der Gemeinde der Philippi. And you have to handle exactly this situation, Philippians 4 from verse 2 on. Und du musst genau diese Situation bewältigen, die in Philippe 4 ab Vers 2 beschrieben wird. So I had to write an essay how I would resolve this church problem. Ich musste einen Text verfassen, wie ich dieses Problem der Gemeinde lösen würde. And obviously the teacher liked it so much, I got 10 points out of 10. Offensichtlich mochte mich der Lehrer sehr, also habe ich 10 Punkte von 10 bekommen. Every time I read this, I think of my essay that I had to write. Jedes Mal, wenn ich diese Bibelstelle lese, denke ich an den Aufsatz, den ich dazu schreiben musste. Look, Paul says, and I plead with Euodia and Syntyche to settle their disagreement and be restored with one mind in our Lord. Paulus sagt, und ich bitte Euodia und Syntyche, dass sie ihre Meinungsverschiedenheiten beilegen und wieder einmütig werden in unserem Herrn. So obviously there were two women. Offensichtlich gab es zwei Frauen. And they had a disagreement. Und sie hatten eine Meinungsverschiedenheit. Oh my God, people in church don't do that. They don't fight. Mein Gott, so etwas machen die Leute in der Gemeinde nicht. Sie streiten nicht. Well, obviously they did. Offensichtlich taten sie es aber doch. Not only did they fight, but they did fight so bad that they now had to be restored. Sie haben sich nicht nur gestritten, sondern zofften sich so heftig, dass sie wieder zusammengeführt werden mussten. So look, Paul gives them some very simple but very clear advice. Paulus gibt ihnen einige einfache und klare Anweisungen. The first thing he says, settle it. Das erste, was er sagt, ist, klärt es. What does this mean? Was bedeutet das? It means bring a solution. Es bedeutet, eine Lösung zu finden. It's very interesting that every single time that we are supposed to confront things that are wrong in somebody's life, the heart has to be always restoration and never being right or being correct. Es ist sehr interessant, dass wir jedes Mal, wenn wir uns mit Dingen auseinandersetzen müssen, die im Leben von anderen falsch laufen, das Herz immer auf Wiederherstellung ausgerichtet sein muss und niemals auf Recht haben oder richtig liegen. You know, this is something the church has to learn. Das muss die Gemeinde lernen. We try to settle disagreements so that one is right and the other one admits that he is wrong. Wir versuchen, Meinungsverschiedenheiten so zu schlichten, dass der eine Recht hat und der andere zugibt, dass er im Unrecht ist. But I believe that's the completely wrong approach. Aber ich denke, dies ist der völlig falsche Ansatz. So Paul says, the goal is not so that we finally have a proof that Euodia is wrong and Syntyche is right. We need to make this clear. Paulus sagte, dass das Ziel nicht darin besteht, endgültig zu beweisen, dass Euodia falsch und Syntyche richtig liegt. Wir müssen das klarstellen. No, the goal is that there will be restoration. Nein, das Ziel ist Wiederherstellung. Whenever there is a broken relationship because of a disagreement, wann immer eine Beziehung aufgrund einer Meinungsverschiedenheit zerbrochen ist, God wants restoration more than figure out who is right and who is wrong. Gott Wiederherstellung und zwar mehr als herauszufinden, wer im Recht und wer im Unrecht ist. But so many times because we so insist that our perspective is the right perspective, we can never settle the disagreement. Aber weil wir so sehr darauf bestehen, dass unsere Sichtweise die richtige ist, können wir die Meinungsverschiedenheiten oft nicht beilegen. Do you know, I have on many occasions in my serving Jesus, in meinem Dienst für Jesus habe ich bei vielen Gelegenheiten, I have said this, Folgendes gesagt. Look, obviously you and me do not agree on this issue. Offensichtlich sind wir beide in diesem Punkt nicht einer Meinung. I said, Why don't we agree to disagree? Warum einigen wir uns nicht darauf, dass wir uns nicht einig sind? I don't have a problem. Ich habe damit kein Problem. It is more important for me to be restored in my love, in my care, in my relationship with you, than figure out whose perspective is right and whose perspective is wrong. Für mich ist es wichtiger, in meiner Liebe, in meiner Zuwendung, in meiner Beziehung zu dir wiederhergestellt zu werden, als herauszufinden, wessen Sichtweise richtig und wessen Sichtweise falsch ist. Sometimes it's not even a matter of right or wrong. It's simply a matter that two people don't agree. Manchmal geht es nicht um richtig oder falsch, sondern darum, dass zwei Menschen nicht einer Meinung sind. And I do really believe we can settle a disagreement if we can learn to walk in love and in honor. Ich glaube wirklich, dass wir eine Meinungsverschiedenheit beilegen können, wenn wir lernen, in Liebe und Ehre zu leben. And we can settle and still walk together, although we don't agree on certain issues. Wir können das regeln und weiterhin gemeinsam unterwegs sein, auch wenn wir in bestimmten Fragen nicht einer Meinung sind. But look what he says. Schau, was er sagt. And be restored with one mind in our Lord. Und wieder einmütig werden in unserem Herrn. I love that. Ich liebe das. One mind in the Lord, not one mind in the truth or in the theology or in the doctrine. Einmütig im Herrn. Nicht einmütig in der Wahrheit, in der Theologie oder in der Doktrin. You know what? If we make the Lord Jesus the center of everything, then we can be of one mind. Wenn wir den Herrn Jesus zum Mittelpunkt von allem machen, können wir einer Meinung einmütig sein. Think about this. Denk darüber nach. How many times we've tried to resolve disagreements and we have not focused on the Lord. Wie oft haben wir versucht, Meinungsverschiedenheiten zu lösen, ohne uns auf den Herrn zu fokussieren? We focused on this is right, this is my opinion, this is my revelation. I had an encounter with God, so I know. Wir haben uns konzentriert auf das ist mein Recht, das ist meine Meinung, das ist meine Offenbarung, denn ich hatte eine Begegnung mit Gott, also weiß ich es. No. Nein. If we put Jesus in the center, we can have one mind in the Lord, and yet we can be of not one mind outside of the Lord. Wenn wir Jesus in den Mittelpunkt stellen, können wir im Herrn einmütig sein und müssen doch nicht einer Meinung sein. So obviously to Paul it was very important that this was settled. Offensichtlich war es für Paulus sehr wichtig, dass dies geregelt wurde. And why was it so important? Und warum war es so wichtig? Because the whole context shows us the reward is people. Weil der ganze Kontext uns zeigt, dass die Belohnung Menschen sind. If the reward is people, it's important that people walk in honor and love and unity. Wenn die Belohnung Menschen sind, dann ist es wichtig, dass sie in Ehre, Liebe und Einigkeit leben. I have a question. Ich habe eine Frage. How many disagreements do you live with that you've never settled because you insisted you know the right things? Wie viele Meinungsverschiedenheiten gibt es in deinem Leben, die du nie beigelegt hast, weil du darauf bestehst, dass du das Richtige weißt? And I have another question. Und ich habe eine weitere Frage. Are there people that you could have helped settle their disagreements if you would have been walking more in love? Gibt es Menschen, denen du hättest helfen können, ihre Streitigkeiten beizulegen, wenn du mehr in der Liebe gewandelt wärst? Ask the Lord today. Frage den Herrn heute. Lord, do I need to settle disagreements with any of my brothers and sisters? Herr, gibt es Unstimmigkeiten, die ich mit einem meiner Brüder oder Schwester klären muss? And say, Lord, can I be used to help somebody settle the disagreement and focus on the Lord and not on themselves? Kann ich jemandem dabei helfen, eine Meinungsverschiedenheit beizulegen und sich dabei auf dich zu konzentrieren und nicht auf sich selbst? See you tomorrow. Bis morgen.